Im Harz kann man über die längste Seilhängebrücke der Welt laufen. Auf dem Wacken-Festival gibt es jetzt eine Bierpipeline. Und Deutschlands älteste Wäscheverkäuferin wird 98. Hören Sie zu diesen Themen drei kurze Texte. Zu jedem Text gibt es eine Frage. Antworten Sie am Ende des Textes nach dem Signal. Danach hören Sie die richtige Antwort zur Kontrolle. Möchten Sie mitlesen? Die Texte finden Sie in Ihrem Begleitheft. Text 1. Wie viel hat die Brücke gekostet? Keine ist länger. Sie ist 483 Meter lang und 100 Meter hoch. Im Harz, in Sachsen-Anhalt, können Besucher jetzt auf der längsten Seilhängebrücke der Welt über das Rappbodetal gehen. 10 Monate hat der Bau der Rekordkonstruktion gedauert. 3 Millionen Euro hat er gekostet. Über die Brücke machen Menschen mit schwachen Nerven besser keinen Spaziergang. Sie bewegt sich mit dem Wind. Aber der Blick von oben auf die Natur des Rappbodetals ist fantastisch. Etwas Spezielles gibt es für Adrenalin-Junkies. Von der Brücke können sie einen Bungee-Sprung in eine Tiefe von ca. 70 Metern machen. Wie viel hat die Brücke gekostet? Sie hat 3 Millionen Euro gekostet. Text 2. In welchem Bundesland findet das Festival statt? Bierpipeline in Wacken. Die 75.000 Besucher des Wacken Open Air in Schleswig-Holstein wollen vom 3. bis 5. August nicht nur Bands sehen und hören. Sie haben auch Durst, ziemlich großen Durst. Bei dem weltbekannten Heavy-Metal-Festival trinken die Musikfans jedes Jahr rund 400.000 Liter Bier. Um dieses leichter und schneller zu transportieren, gibt es jetzt zum ersten Mal eine Bierpipeline. Unter der Erde läuft das Bier von Tanks zu den Verkaufsstationen auf dem Festivalareal. In welchem Bundesland findet das Festival statt? Es findet in Schleswig-Holstein statt. Text 3. Was verkauft Therese Schmidt? Deutschlands älteste Wäscheverkäuferin. Therese Schmidt macht weiter. Bis zu ihrem 98. Geburtstag am 19. August will sie in ihrem Dessous-Geschäft in Garmisch-Partenkirchen in Bayern stehen und Wäsche verkaufen. Dann muss sie aus dem Laden ausziehen. Der Vermieter hat ihr gekündigt. Mit dem Geschäft macht eine fast schon historische Institution für immer zu. 62 Jahre lang hat Schmidt dort Dessous verkauft und viele Modephänomene kommen und gehen sehen. Über aktuelle Trends sagt sie der deutschen Presseagentur, das ist keine Mode mehr. Heute sind die Frauen nicht mehr gut angezogen. Qualität ist der alten Dame wichtig. Billige Produkte sieht sie kritisch. Was sie bis zu ihrem Geburtstag nicht verkauft hat, will sie ärmeren Menschen schenken. Über die nächsten Jahre sagt Schmidt, ich nehme es, wie es kommt. Ihr Sohn, ein Mathematiker, ist schon in Rente. Sie hat sich, als er klein war, allein um ihn gekümmert, weil ihr Mann im Zweiten Weltkrieg gestorben ist. Was verkauft Therese Schmidt? Sie verkauft Dessous, also Damenunterwäsche.